Neuntes Kapitel. Verwirrung und Panik schwollen abermals um mich an, mein Gehirn jedoch hatte sich an dieses ganze Wirrwarr bereits anzupassen geübt und so fiel es mir etwas leichter als den anderen in dieser Situation einen zumindest halbwegs kühlen Kopf zu bewahren. Vielleicht rührte es aber auch einfach daher, dass ich nicht frisch mit stinkendem, juckendem Space-Glibber vollgespritzt war. Verschmiert und gesprenkelt damit stand Agent Arlon neben mir und fragte mich danach, was wir jetzt tun sollten. Ich warf einen Blick auf die immer noch am Boden kauernden Hippies, die voll und ganz mit sich selbst beschäftigt schienen und dachte über die Frage nach, bis mir schließlich etwas einfiel und ich sagte laut, »Hier in diesem Raum muss es noch irgendeine andere Tür geben. Such danach, sie ist irgendwo versteckt, was auch immer wie eine Tür benutzt werden kann. Wir müssen es finden.« Während alle anderen nach einer geheimen Tür suchten, ging ich zu den Hippies und wendete mich sofort an den größten von ihnen, mit dem ich zuletzt in dem kleinen Wäschezimmer innerhalb des Gewächshausirrgartens gewesen war. Ich erinnerte mich daran, wie er plötzlich verschwunden war und dann auf einmal der Geistesgestörte in der Tür gestanden hatte, und ich fragte mich, wo dieser düstere Vogel wohl in der Zwischenzeit abgeblieben sein mochte, als ich Thule auf seine kräftige Schulter tippte. Er drehte den Kopf und blickte zu mir hoch. Etwas sehr Unverhofftes lag in seinem Blick und ich glaubte sehen zu können, dass er angestrengt versuchte, sich daran zu erinnern, wo er mich schon einmal gesehen hatte. Allem Anschein nach wusste er nichts mehr davon, dass er mit mir unterwegs gewesen war, bevor er in der Dunkelheit des ominösen Wäschezimmers verschwunden war. »Was ist?« fragte er mich in einem Tonfall, als wäre er bereit dazu, mit seinen Fäusten meine Gesichtszüge so wie die meines Kollegen zurechtzurücken, wenn ich vorhatte, in irgendeiner Weise aufmüpfig zu werden. Ich beschloss sofort, in die Offensive zu gehen und wollte gleich ganz direkt und gerade heraus von ihm wissen, ob er sich noch daran erinnern konnte, wie er aus dem Wäschezimmer im Wintergarten des Schreckens zurück in den Keller gelangt sei. Er blickte mich an, als hätte er einen wahnsinnig gewordenen Idioten vor sich, bevor er auf meine Frage tonlos erwiderte, »Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir sind die ganze Zeit im Keller gewesen, seitdem wir von der Katastrophe gehört haben.« Darauf fiel mir nun wirklich nichts mehr ein und ich habe wahrscheinlich auch einen reichlich dämlichen Eindruck gemacht, als ich nur mit runtergeklappter Kinnlade wortlos dastehen konnte. Doch bevor ich meine Gedanken in irgendeiner Weise zu sammeln vermochte, hörte ich auf einmal Agent Arlon von irgendwo aus dem Keller rufen, »Hey, ich hab hier was gefunden. Hilft uns vielleicht nicht weiter, aber wenn ich es eingeschaltet kriege...« Er murmelte irgendetwas, das ich nicht verstehen konnte, und als ich mich umdrehte, kam er geradewegs auf mich zugeschlurft, um mir zu zeigen, was er in der Hand hielt. Es war ein uraltes Nokia-Mobiltelefon, wie sie Anfang der letzten Jahrtausendwende mal modern gewesen waren. Es war ein Modell aus der Produktionsreihe, die als unverwüstlich galt, aber ich hatte keine Hoffnung, dass der Akku noch funktionieren würde. Umso überwältigter war ich, als ich es dann an mich nahm und es anschaltete, woraufhin ein vibrierendes Summen und ein heller Piepton daraus hervorschalten, während das kleine, leuchtende Display einen gespenstischen Schein in die Düsternis des Kellers warf. »Saubere Leistung, Agent S.« lobte Arlon mich und auch Glimps kam dazu mit der zynischen Bemerkung, dass wir keine Zeit dazu hätten, eine Sexhotline anzurufen. Die Information, dass wir ein funktionierendes Mobiltelefon hatten, verbreitete sich durch den lauten Einsatz von Janek Böhmer schlagartig im ganzen Keller und sofort war ich umringt von hysterischen Menschen, die gierig nach dem kleinen Peilsender in meiner Hand grapschten und sich darum zankten, wer ihn als erstes benutzen dürfe. Glimms und Arlon waren so freundlich, die aufdringlichsten von ihnen auf Abstand zu halten, während ich das kleine Gerät unter die Lupe nahm. »Der Akku hat nur noch einen Balken«, merkte ich an und fügte dem hinzu, dass es außerdem keinen Empfang im Keller gebe. Wahrscheinlich war auch kein Guthaben auf der Karte, aber all das spielte keine Rolle bei dem, was ich mit diesem Gerät vorhatte. Glimms stand neben mir und fragte mich ganz leise, ob ich die Nummer noch wüsste, und ich erwiderte darauf, dass ich eher meinen eigenen Geburtstag als diese Nummer vergessen würde. Nicht zuletzt spielte ich schon seit fast 14 Jahren regelmäßig, erfolglos, Lotto mit den Ziffern dieser Nummer, obwohl es eine sehr ungewöhnliche Zahlenkombination war. Die ungewöhnliche Kombination sollte das Risiko verringern, dass sie aus Versehen von jemandem gewählt wurde. Was trotzdem ungefähr 5-mal pro Tag passierte, laut einer Statistik, die ich mal zufällig gesehen hatte. Ich wählte hinter vorgehaltener Hand und warf einen mit Zweifel angereicherten Blick auf die erwartungsvollen Gesichter, die mich umringten. Selbst die letzten drei Hippies hatten sich inzwischen dazugesellt und hoben sich auch kaum noch ab von den anderen aufgrund der Tatsache, dass nun alle, außer Tristan van Hollick, mit dem schwarzen Space Glibber bekleckert waren. Ich hielt mir das Gerät an mein rechtes Ohr und staunte, als es tatsächlich wählte und dann zu tuten begann. Ich bemerkte, dass ich schweißnasse Hände bekam vor lauter Aufregung und mein Herz machte einen Satz nach vorn, als am anderen Ende der Leitung ein leises Klicken davon zeugte, dass dort jemand den Hörer abgenommen hatte. Ich hörte zunächst nur Rauschen in der Leitung, dann die Stimme eines jungen Mannes, der sich statt mit seinem Namen mit einer Kennnummer meldete. RKA-4.68. Das war eine Aufforderung an mich, meine Dienstnummer durchzugeben, was ich auch übergangslos in die Tat umsetzte. 4683-H4E6-0. Und ich dachte noch bei mir, wie absurd ich es fand, dieses ganze Theater in dramatische Zahlen verpacken zu müssen. Aber wenn ich unauffällig auf meine Situation und die meiner Kollegen aufmerksam machen wollte, musste ich die entsprechenden Zahlenkombinationen durchgeben. Ich konnte ja nicht einfach in den Hörer rufen, dass hier eine Geiselnahme stattgefunden hatte und man uns einen Einsatzwagen schicken sollte. Nachdem ich meine Dienstnummer durchgesagt hatte, hörte ich ein leises Knistern in der Leitung und dann das Geräusch von Fingern, die sich über eine Tastatur bewegten, und ich empfand darüber eine regelrechte Erleichterung, denn es hörte sich an, als wäre die Welt da draußen wohl doch noch nicht komplett untergegangen. Freilich blendete meine Erleichterung die Tatsache geschickt aus, dass der junge Mann, den ich da am Apparat hatte, sich irgendwo in einem unterirdischen Bunker aufhielt, in dem er von der Außenwelt ziemlich komplett abgeschnitten war. Da die wahre Katastrophe erst begonnen hatte, war es gut möglich, dass diese Kontaktperson vom Tetragon noch überhaupt gar nichts davon mitbekommen hatte. Allerdings hatte ich keine Zeit dazu, mich über den Stand der Dinge da draußen zu informieren. Der Akku blinkte bereits und die Zeit würde allenfalls reichen, um Koordinaten auszutauschen. Ach so, ihr seid die Regenbogentruppe, hörte ich den jungen Mann am anderen Ende der Leitung dann sagen, nachdem er genug auf seiner für mich unsichtbaren Tastatur herumgehackt hatte. Ich sparte mir die Bestätigung und wartete, was er als nächstes sagen würde. Er tippte noch irgendwas, dann hörte ich ihn wieder in mein Ohr sprechen. Im Moment liegt eine technische Störung des Ortungssenders vor. Ich kann das Gerät nicht ermitteln, von dem aus Sie anrufen, obwohl ich es eigentlich hier sehen müsste. Befinden Sie sich noch beim Regenbogenacker? Dort hat es ein heftiges Unwetter gegeben. Sind Sie allein? Ich drückte mir mit Zeigefinger und Daumen gestresst die Nasenwurzel zusammen, als ich mich an die Zahlen zu erinnern versuchte, die ich als nächstes durchgeben musste, um dem jungen Mann am anderen Ende der Leitung meine Situation klarzumachen. Hören Sie, ich habe nicht viel Zeit, also schreiben Sie gleich mit, was ich zu sagen habe. 4768-9-AKC-23-B. Haben Sie das notiert? Wieder das Tippen in der Leitung, aber jetzt kam auch noch ein Warnpiepen dazu, das mich darauf aufmerksam machen sollte, dass das Gerät sich jeden Augenblick von selbst ausschalten würde. Außerdem hörte ich noch ein lautes Knarzen, das mich darauf schließen ließ, dass die Kontaktperson sich soeben kerzengerade in ihrem Drehstuhl aufgerichtet hatte und die Stimme sprach aus dem Telefon in mein Ohr hinein. Oh, ich verstehe. Geben Sie mir die Kennnummer für das Vehikel, das man Ihnen für den Auftrag zur Verfügung gestellt hat. Ich gab sie ihm durch und wurde immer nervöser, weil die Zeit davon lief, die mir noch blieb, mich mitzuteilen. Nachdem der junge Mann am Telefon die Nummer in seinen Rechner getippt hatte, bekam seine Stimme einen fokussierten Klang, als er zu mir sprach. Alles klar, ich habe jetzt die Koordinaten. Ich werde die Berichte über dieses Gespräch gleich weiterleiten. Bleiben Sie und Ihre Kollegen bitte vorerst, wo Sie sind, bis die Evakuierungseinheit bei Ihnen eingetroffen ist. Im Moment ist die Lage allerdings ziemlich schlecht, denn wie ich sehe, ist das ganze Gebiet überschwemmt, in dem Sie sich befinden. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, bis man Sie da rausholen kann. Versuchen Sie, so lange Ruhe zu bewahren. Hilfe ist unterwegs. Obwohl mir diese Worte vermutlich hätten Hoffnung machen müssen, fühlten sie sich für mich einfach nur an wie hohle Phrasen. Und ich hatte das Bedürfnis, dem Typ an der Strippe dafür den Marsch zu blasen. Aber dazu kam es nicht mehr, denn gerade als ich noch etwas in den Hörer hineinsagen wollte, erlosch das Display und das Mobiltelefon in meiner Hand war endgültig tot. Nachdem ich damit das Tetragon kontaktiert hatte, würde das Gerät nie wieder funktionieren, denn das Wählen der geheimen Nummer setzte zeitgleich auch immer einen Selbstzerstörungsmechanismus auf der Platine in Gang. Sie werden Hilfe schicken, sagte ich zu den anderen, die mich ansahen, als wäre ich der neue Messias, aber ich konnte die Enttäuschung in ihren Gesichtern lesen und wusste, dass auch sie nicht wirklich daran glauben konnten, obwohl sie es zweifelsfrei gern glauben wollten. Als wir alle wieder im Dunkeln standen, konnte ich die Hoffnungslosigkeit in diesem Raum so intensiv spüren, dass ich mich davon wegdrehen wollte. Ich wandte mich Arlon zu und teilte ihm mit, dass wir festsaßen und dass wir höchstens auf Rettung aus der Luft oder mit einem Boot warten könnten, zumal wir von Wassermassen ringsherum eingeschlossen waren. Arlon meinte daraufhin, dass wir eigentlich großes Glück gehabt hätten, zumal alles andere ringsum komplett abgesoffen sei, und ich bewunderte insgeheim seinen unerschütterlichen Optimismus, während Glimps in einer Tour unablässig vor sich hinfluchte und sich die Haare raufte und uns daran erinnerte, dass es völlig egal sei, ob sie überhaupt Hilfe schicken würden, solange wir in diesem Keller festsaßen, der keine Tür mehr hatte. Sie werden das ganze Haus durchsuchen und denken, dass wir uns einen Scherzanruf erlaubt hätten, weil sie die verdammte Kellertür nicht finden. Auch unter den anderen Anwesenden herrschte weiterhin eine panische Unruhe vor, zumal jeder von ihnen Angst davor hatte, der Nächste zu sein, der explodieren würde wegen des schwarzen Wunderschleims, der überall und auch an ihnen selbst wie Pech haftete. Es war Julian Berger, der dann alle oder auch nur sich selber mit seiner bisherigen Analyse wieder etwas zu beruhigen versuchte. Die Essenz, mit der wir alle nun kontaminiert sind, verursacht einen starken Juckreiz, wie ihr sicher schon festgestellt haben solltet, aber kratzt daran nicht herum, denn wenn es mit eurem Blut in Kontakt gerät, werdet ihr damit infiziert. Solange es nur an eurer Haut haftet, juckt es zwar, aber es kann euch nichts anhaben. Durch seine gebrochene Nase klang seine an sich schon androgyne Stimme noch kurioser als sonst, aber alle hörten ihm sehr aufmerksam zu, als er verlauten ließ: Ich habe dieses Zeug noch niemals zuvor gesehen, aber da wir alle noch nicht explodiert sind, wage ich die Annahme in Betracht zu ziehen, dass das auch nicht passieren wird. Zumindest nicht, solange wir trocken bleiben und auch keine Flüssigkeit oral zu uns nehmen, solange dieses Zeug noch an uns dran haftet. Vor allem sollten wir es vermeiden, auf die Idee zu kommen, es mit Wasser abzuwaschen. Das wäre die dümmste Idee von allen. Das Entsetzen ging durch alle Anwesenden wie eine stille Post. Auch mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als ich allmählich zu verstehen begann, womit ich es da zu tun hatte. Zumindest aber bildete ich mir ein, es allmählich zu verstehen, und das war schon schlimm genug. »Wie sollen wir uns durch den Regen wagen?« wollte sein Laborkollege Holger Rumpf von ihm wissen, und Berger antwortete ganz ehrlich darauf. »Das dürfte ein echtes Problem für uns werden. Auch kann ich nicht sagen, ob wir eine andere Form von Flüssigkeit benutzen können, um uns den Schleim abzuwaschen.« Aber ich schätze das Risiko für zu hoch ein, dass jede Form von Flüssigkeit zu einer spontanen Selbstdetonation führen könnte. Als einzige Ausnahme gelten bisweilen wohl allein unsere eigenen Körperflüssigkeiten. Aber seid lieber vorsichtig. Ich werde hier drin noch durchdrehen, zischte Glimps gereizt, als er das hörte, und verärgert fauchte er in Bergers Richtung. Um uns überhaupt raus in den Regen wagen zu können, müssten wir erstmal irgendwie hier rauskommen. Kann das sein? Auch bei allen anderen hatte Bergers versucht, die Leute damit zu beruhigen, dass sie vermutlich nicht einfach so explodieren würden, in jeder Hinsicht gänzlich fehlgeschlagen. Wenn, dann waren jetzt alle nur noch angespannter als davor schon, und ich hatte das Gefühl, dass es nun irgendwie an mir lag, zu verhindern, dass erneut eine wilde Panik unter allen Anwesenden ausbrach. Aber noch bevor ich mich in Szene setzen konnte, tauchte Van Hollick plötzlich wieder auf. Ich hatte ihn im allgemeinen Tumult während und unmittelbar nach meinem Telefonat völlig aus den Augen und auch aus dem Sinn verloren. Er stellte sich in die Mitte zwischen den Anwesenden und erklärte sodann, dass er absolut jeden Winkel durchsucht hätte nach etwas, das wie eine Tür funktionierte. Und das Einzige, das er gefunden hatte, war eine alte Schrankuhr mit mannshohem Pendelkasten. Er forderte uns auf, ihm zu folgen, und er brachte uns in eine Ecke des Kellers, an der die Decke sehr niedrig hing und wo aussortierte Möbelstücke unter pastellmintgrüner Betuchung aufgestaut waren. Die von ihm bezeichnete Schrankuhr hatte er bereits enthüllt und er stellte sich dann neben den Pendelkasten, um zu demonstrieren, wie die Tür auf- und zuging. Keiner der Anwesenden konnte damit etwas anfangen und mein Kollege Glimms drohte ihm mit der blanken Faust dafür, dass er uns allem Anschein nach verarschen wollte. Aber dann kam plötzlich die Hippie-Braut aus der geifernden Meute herausgeschritten und sie sah aus, als hätte sie eine Erleuchtung gehabt oder einen Trip eingeschmissen, als sie sich Van Hollick zuwandte und zu ihm sagte: Ich glaube, dass du die richtige Tür für uns gefunden hast, denn mein Bruder hat diese Uhr gemalt, bevor er gestorben ist. Er konnte wirklich gut malen, aber er hatte Diabetes, er musste sich Insulin injizieren und der dunkle Ausschlag brach bei ihm an der Stelle aus, an der er sich täglich gespritzt hat. Vielleicht hat er sich auf diesem Wege mit diesem Zeug infiziert, aber auch wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, war sein Tod in jeder Hinsicht eine Warnung an uns alle. Es war seine Idee gewesen, hier aufzubrechen und ich weiß, dass er ganz genau wusste, auf was für eine Mission er uns schicken würde. Er hat das alles vorausgesehen mit seinen hellseherischen Fähigkeiten. Er wusste, dass wir diese Uhr finden würden, denn er hat sie gemalt. Und das Bild hing neben der Tür zu seinem Badezimmer. Okay, machte Van Hollick und einen etwas perplex wirkenden Eindruck noch dazu. Aber Persephone schien sich davon nicht irritieren zu lassen und sabbelte einfach weiter auf ihn ein. Die Zeiger der Uhr stehen auf 11 nach 11 und wir haben uns immer gefragt, ob die Uhr auf 11 nach 11 oder 23 Uhr 11 stünde. Nicht mal Echtern wusste es zu sagen, obwohl er das Bild gemalt hat. Auf meiner Uhr ist es 11.40 Uhr, blaffte Glimms mit seinem ungenießbar trockenen Charme dazwischen und ich sah, wie Persephone ihm einen bösen Blick zuwarf. Es war mir völlig gleichgültig, wohin diese Pendelkastenuhr uns führen würde, solange ich nur endlich aus diesem Keller herauskam, den ich vor kurzem erst noch so unbedingt zu erreichen ersehnt hatte. Während wieder alle wild durcheinander sprachen, verschaffte ich mir Gehör durch das Anheben meiner Stimme, als ich verkündete, gerne als Erster durch die Tür zu gehen, zumal ich der festen Überzeugung sei, dass diese Tür uns direkt nach draußen bringen würde. Als alle daraufhin verstummt waren, ging ich zu der Schrankuhr und wollte gerade nach dem kleinen Knauf der Pendelkastentür greifen, als diese ganz unvermittelt von innen geöffnet wurde.